Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben eine Themennacht heute und das Thema heißt Tatortstraße. Was ist euch auf der Straße oder vielleicht am Rande von Straßen schon passiert? Dramatisches, Schönes, Schlimmes? Was habt ihr beobachtet und war Zeuge vielleicht? Oder was hat man euch angetan oder was habt ihr vielleicht getan? Man kann die Straße natürlich auch noch ein bisschen weiter sehen, beispielsweise Parkplätze. Was ist euch auf Parkplätzen schon passiert? Schönes, da gibt es ja so diverse Parkplätze an Autobahnen, wo das ein oder andere passiert, worüber man nicht so öffentlich redet. Das können wir auch bereden, wenn ihr wollt. Also Tatortstraße, Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer ist Martin. Martin ist 33 Jahre alt. Guten Morgen, Jan. Guten Morgen, Martin. Ja, erzähl. Ja gut, mein Delikt ist Vandalismus. Mhm. Das heißt, du bist der Täter? Ich bin mit einem ehemaligen Arbeitskollegen Täter, ja. Erzähl mal genau, was ihr gemacht habt. Ja gut, das war im Jahr 93 und hat aus Spätschicht in eine Kneipe gegangen. Ja. Ein bisschen zu viel getrunken, sonst wäre es doch gar nicht passiert. Mhm. Und auf dem Rückweg, den wir zu Fuß angetreten haben, sind wir irgendwie auf den Gedanken gekommen, Autos zu demolieren. Was heißt demolieren genau? Demolieren, insofern, ja, hier, da bei dem einen ist eine Stoßstange abgegangen, ansonsten sind etliche Spiegel runtergekommen. Also wenn die Stoßstange abgeht, muss man ja schon mit großer Gewalt rangehen, ne? Wir haben uns mit zu zweiter draufgestellt und dann wipp, wipp und abwase. Also Stoßstange ist abgegangen. Spiegel sind abgerissen. Ja. Was noch? Ja, halt Antennen, sofern welche da waren. Mhm. Vermutlich Scheibenwischer auch? Ja, so alles, was nicht so hundertprozentig fest war, ja. Wie viele Autos habt ihr demoliert? Ich schäme mich fast, 21. 21 Autos? 21 Autos. 21 Autos? Ja. Als ihr die 21 Autos demoliert hattet, hat man euch dann direkt irgendwie schon gefasst oder seid ihr dann nach Hause getorkelt? Nein, das war so ein mehr oder weniger ein dummer Zufall. Wir sind dann weiter zu Fuß gegangen, mussten an der Kneipe vorbei. Mhm. Und zufälligerweise saß vor meinem damaligen Arbeitskollegen, Bernd hieß der Bruder drin. Mhm. Der hat uns also gesehen. Mhm. Mein Arbeitskollege hat das später seinem Bruder leichtfertigerweise gesagt, oder vielleicht auch besser. Und der hat das dem Wirt erzählt, ja, und der hat uns dann mehr oder weniger angeschissen. Also, und dann kam irgendwann schöne Post vom Gericht. Ja. Also, achso, in der Nacht ist die Polizei gar nicht mehr gekommen. Nee, Polizei ist eigentlich gar nicht gewesen. Ja. Das hätte ja sagen können, dass der Wirt sofort die Polizei anrufen und sagt, ich habe hier zwei Besoffene, die haben das und das gemacht, holt euch die mal ab. So war es nicht. Nee. Der Brief kam eigentlich auch erst, es liegt schon was zurück, ein oder anderthalb Wochen später. Mhm. So, jetzt kam dieser Brief. Wie hast du dich dann verhalten? Hast du gleich gesagt, ich gebe es zu und ich bereue das? Ja. Na komm, hör mal, ein bisschen zögerlich. Ja, zuerst kriegt man ja dann, wenn man so einen Brief kriegt und man denkt, man ist da halt rausgekommen, doch so einen kleinen Schreck. Mhm. Aber letztendlich habe ich mir dann doch gesagt, naja, wenn wir da erkannt wurden, war zwar kein direkter Augenzeuge dabei, dann wäre es doch besser, wenn man sich halt einen Anwalt nimmt und sich dann der ganzen Sache stellt. Und so hast du es gemacht, so habt ihr es gemacht? Ja. Ja, dein Kumpel auch. Wir haben uns dann jeder einen Anwalt gesucht und dann kam es halt zu der Gerichtsverhandlung. Ja. Zu was seid ihr verurteilt worden? Gott sei Dank nur zu einem Jahr Bewährung und einer Geldbuße von 90 Tagessätzen à 40 Mark. Das ist doch nicht toll. Das ist nicht toll. Wie hoch war der Schaden, den ihr angerichtet habt? Der war ein klein bisschen höher. Ja, sag mal. Aber ehrlich gesagt kann ich das gar nicht sagen. Aber das wurde bei der Gerichtsverhandlung bestimmt genannt, ne? Der Schaden, der entstanden ist. durch das, was ihr getan habt? Also ich habe gestern ja gehört, dass du heute sowas hast. Ich habe auch noch eigentlich alle möglichen Unterlagen, aber ich habe das nicht mehr gefunden. Aber das wird sich schon so in den fünfstelligen höheren Bereich gefunden haben, ja. Warum habt ihr das gemacht? Die meisten von uns waren schon sturzbesoffen und haben... Uli, ihr wart nicht mal sturzbesoffen. Nee. Ihr hattet nur ein bisschen was getrunken. Nicht sturzbesoffen, also wir konnten nicht noch relativ gerade gehen. Aber ich weiß nicht, wer von uns beiden auf diesen Klops gekommen ist. Okay, aber nochmal zur Erklärung, ihr hattet etwas getrunken. Mehr als etwas, aber nicht zu viel. Okay, so. Alle von uns haben mehr als etwas schon mal getrunken, aber wir demolieren keine Autos. Warum habt ihr das gemacht? In einem Anflug von ich weiß nicht, größten Wahnsinn, Leichtfertigkeit, leichtsinnig. Ja, was heißt größten Wahnsinn? Was heißt leichtsinnig? Ja, ich meine, das ist ja nicht normal, was wir da gemacht Absolut haben. Absolut nicht, nein. Es ist ja auch eine ungeheure Aggression, und die da aus euch ausgebrochen ist. Und ihr habt überhaupt nicht mehr an die Leute gedacht, denen die Autos gehören. Die sich vielleicht mühsam das zusammengespart haben, sich so ein Auto zu kaufen. Ja, es ist ja auch so, dass ich zumindest das durchaus eingesehen habe, dass das Mist war. Hm, dein Kumpel nicht? Hallo? Ja, das kann ich dir nicht so sagen, weil wir uns danach auch aus den Ohren... Na gut, aber er muss ja in der Gerichtsverhandlung muss er doch eine Position gehabt haben. Man steht vor einem Richter und schwafelt rum, oder man sagt, es tut mir verdammt leid, was ich da gemacht habe, und es soll nie wieder vorkommen. Ja, so ist das wohl von uns beiden gekommen. Mhm. Nur ich kann es auch von mir aus sagen, dass ich da weiß, was ich da gemacht habe. Wie ist das denn eigentlich, wer kommt denn für die einzelnen Schäden auf an den Fahrzeugen? Müssen das die Inhaber allein oder gibt es da Versicherungen? Das haben wohl die Versicherungen geklärt. Bist du sicher? Ja, gehe ich zumindest von aus. Also ganz sicher bist du nicht? Nee, also... Es kann also durchaus passieren, dass der eine oder andere... Teilkasko Selbstbeteiligung hat. Hm? Ja, jetzt kommt es halt immer darauf an, was das... für Autos waren. Da war eigentlich alles Mögliche bei von einem... Also es kann durchaus sein, dass der eine oder andere doch auch privat noch in die Tasche hat greifen müssen. Ja. Und das ist ja dann wirklich, ich meine mit der Versicherung auch, wir wollen das nicht unterscheiden, aber es ist ja nun wirklich sehr gemein. Ne? Siehst du das heute auch so? Ich bin einigermaßen relativ vernünftig geworden, ja. Mhm. Also bereust du das sehr, dass du das gemacht hast? Ich würde es kein zweites Mal mehr machen. Ne? Ja. Am nächsten Morgen, wir reden ja jetzt mit dir. Ja. Am nächsten Morgen, als du dann aufgewacht bist und wieder zu Sinnen kamst, hast du da gleich ein Bereuen empfunden oder hast du noch so gedacht, naja, coole Aktion oder so? Nee, so nicht. Also ich bin eigentlich doch eher so der ruhige Typ. Mhm. Ja, aber... wenn man dann halt wieder aufwacht, einen kleinen Kopf kriegt und dann ungefähr weiß, was man da gemacht hat, dann kommt das einem doch schon ein bisschen komisch vor. So, ich verstehe das jetzt so, wie du es mir erzählt hast, dass das ein einmaliger Ausrutscher war. Das war ein einmaliger Ausrutscher, ja. Und dass das dir eine bittere Lehre war, so etwas auf keinen Fall wiederzumachen, auch wenn du einen gezwitschert hast. Auch da nicht. Wie findest du eigentlich... abschließende Frage, die Bestrafung, findest du die gerechtfertigt? Ganz ehrlich jetzt? Ganz ehrlich, wir sind mit weniger als einem blauen Auge davon gekommen. Also eigentlich, wenn du jetzt ganz ehrlich wärst, würdest du sagen, hättet ihr mehr verdient an Strafe? Jetzt, von meinem jetzigen Standpunkt aus, ja. Mhm. Sehe ich auch so. Auf jeden Fall. Sehe ich auch so. Denn da, schön, das waren 3600 Mark, aber... ich glaube kaum, dass das so die Kosten gedeckt hat, die wir da haben entstehen lassen. Also eine ganze Menge Autos demoliert, aber die Lehre rausgezogen. Auf jeden Fall, ja. Martin, danke für den Anruf. Nicht zu danken. Alles Gute. Ja, tschüss. Tatortstraße heißt unser Thema heute Nacht. Und ich möchte mit euch reden über Dinge, die ihr auf der Straße verursacht habt, die ihr bezeugt habt. oder Dinge, die ihr erlebt habt auf der Straße, dass ihr vielleicht ein Opfer wart. Wir müssen das nicht so ganz eng fassen mit der Straße. Es kann doch irgendwie am Straßenrand sein oder es kann auch auf der Autobahn, auf Rastplätzen etwas sein, was euch da widerfahren ist, an kriminellen Dingen vielleicht, aber vielleicht auch an erotischen Sachen. Darauf spielte ich ja gerade an. Also wenn ihr gerne mit mir darüber reden wollt und mir das eine oder andere erzählen wollt, dann ruft an, Telefonnummer 0800 5678 111. Jutta, 46 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hi. Ja, hi. Hey, Tat aus Straße ist bei mir ein anderes Ding. Ja, erzähl. Mein Ding ist einfach, dass ich seit fast 16 Jahren mit einem Mann zusammen bin, in zweiter Ehe. Mhm. Wir haben einen 14-jährigen Sohn. Mhm. Und dass er braucht die Damen von der Straße. Für sein Wohlbefinden. Für sein Wohlbefinden. Er sagt, er liebt mich und der Sex mit mir ist der weltbeste Sex. Mhm. Nur immer wieder passiert das. Seit 16 Jahren verheiratet, sagst du? Wie oft, seit wie vielen Jahren macht er das schon? Soweit du das weißt, ja? 4 Jahre. Und wie hast du es rausgekriegt? Einmal im Monat. Einmal im Monat. Mindestens. Hat er dir das gestanden oder hast du es zufällig einmal gemacht? Ich habe darüber gesprochen. Ich bin eine Frau, die 46 Jahre alt ist. Ich war mal sehr hübsch. Ich habe nur in erster Ehe einen Mann gehabt, er hat gesoffen, er hat geprügelt, er hat alles das getan, was man nicht tun sollte als Mann. Mhm. Ich habe ihn geheiratet mit 17, da habe ich meine erste Tochter bekommen. Mhm. Und ich habe damals so ein bisschen mein Selbstbewusstsein an der aufgehängt. Einfach abgegeben. Abgegeben. Mhm. Und ich habe irgendwann habe ich wieder erreicht. Ich bin eigentlich gelernte Schuhverkäuferin. Mhm. Ich habe dann mich von ihm getrennt, als meine Töchter alt genug waren. Lass uns mal eben nicht so ganz weit ausholen. Meine Frage wäre gewesen, wie du das rausgekriegt hast, dass er auf den Straßenstrich geht. Ja, wie gesagt, ist einfach, ich wollte nicht, dass meine Kinder den Papa nicht mehr hatten. Mhm. Und jetzt habe ich einen Mann, der, ich denke mal, meine Figur nicht so toll findet, wie sie sein sollte. Mhm. Ich bin halt 46 und ich habe 150 Kilo und er hat sich auch bei unserer Eheschließung schon fast. Also er hat das, er denkt sich was anders. Also er hat es dir wirklich dann ganz offen gesagt? Hat er nicht, nein. Hat ja, er nicht. Wie hast du es denn rausgekriegt? Er behauptet immer, er liebt mich und der Sex mit mir ist der weltbeste Sex und deswegen geht er aber trotzdem zu den Damen. So, jetzt zum dritten Mal die Frage, Götter. Wie hast du es rausgekriegt, dass er zu den Damen geht? Wir haben mal drüber gesprochen. Also hat das er war besoffen und er hat mir erzählt, was Sache ist. Wie hast du das da empfunden, als er dir das erzählt hat? Ein Schlag ins Gesicht, ne? Mhm. Und jetzt, wenn er, du sagst einmal im Monat, passiert das ungefähr? Mindestens. Erzählt er das dann auch jedes Mal? Oder ja, jedes Mal. Und er erzählt es freudestrahlend und sagt mir immer, wie lieb er mich hat. Mhm. Und wie schön er doch war. Und aber das ist doch sehr verletzend für dich. Ja. Mhm. Ja. Wenn er zu dir sagt, ihr hättet den besten Sex der Welt oder einen guten Sex. Er sagt, bei den Frauen kommt er nicht und mit denen kuschelt und schmust er nur und aber was soll hat das er denn? Einfach gewisse sexuelle Gefühle. Aber was holt er sich denn dann bei den Frauen, was er bei dir nicht kriegt? Ja, ich bin nicht schön genug oder so. Mhm. Denke ich. Wenn dem wirklich so sein sollte, ist das ja auch für dich sehr traurig und auch sehr verletzend. Es ist sehr verletzend. Ich habe schon mehrmals versucht, ihm das zu erklären. Er kapiert es nicht. Mhm. Ich habe ihm gesagt, vor Inbetriebnahme des Mundwerks Gehirn einschalten, bitteschön. Mhm. Hast du denn Sorge, dass eure Ehe darunter kaputt gehen könnte? Kann nicht mehr. Mhm. Ich halte es nicht mehr aus. Mhm. Färbt das so auf das andere Alltagsleben auch ab? Ich saufe. Mhm. Du bist jetzt auch ein bisschen angeschickert, ne? Ja, klar. Das höre ich. Mhm. Ich saufe. Mhm. Ich saufe, um es nicht so zu spüren. Und du hast angefangen. So weh tut. Und du hast angefangen mit dem Saufen, nachdem er das angefangen darüber, hat. Darüber, ja, genau darüber. Mhm. Ich kann es ihm nicht erklären. Er versteht es nicht, weil wir sind in welchen Clubs zusammen gewesen, da ist nicht viel passiert, nur zwischen uns. Mhm. Das war einfach. Wir hatten eine erotischere Umgebung und kein Kind, was zuhört, weil wir haben halt unseren Sohn. Mhm. und man konnte da so sein, wie man sein möchte. Hast du denn überlegt, die Ehe zu beenden? Schon? Ja. Ja. Warum tust du es nicht? Weil ich 46 Jahre alt bin und Übergewicht habe und selbst im Aldi sagt man mir, man hätte keinen Kittel in meiner Größe. Und ich möchte nicht vom Sozialamt leben. Das ist nicht mein Ding. Mhm. Ich kann arbeiten. Mhm. Gut, aber was ist die Alternative? Die Alternative ist, Jutta, dass du dich tot säust vielleicht. Ja, genau. Ich weiß. Aber das kann ja keine Alternative sein. Wenn du so unglücklich in eurer Ehe bist, wenn dein Mann dich permanent so verletzt, was ich gut verstehen kann, dass du das so empfindest, dann musst du doch irgendwie eine Konsequenz ziehen und kannst nicht da sitzen und jammern und saufen und sagen, die Welt ist schrecklich und die Welt ist gegen mich. Ich weiß nicht, wo ich meine Kraft gelassen habe. Ich bin in Frauengruppen gewesen. Mhm. Ich war Mitglied in der DKP, im Vorstand zuständig für Frauenfragen. Mhm. Ich habe 1000 Dinge getan. Mhm. Ich weiß nicht, wo meine Kraft geblieben ist. Alles ist zerbrochen. Ich habe auf der Münsterbrücke gestanden und wären meine Kinder nicht gewesen, wäre ich runtergesprungen. Mhm. Also es hört sich ja sehr dramatisch an. Es hört sich wirklich sehr, sehr traurig an und es hört sich nach sehr großem Unglück an. Ja. Und ich sage es dir nochmal, Jutta, dass ich finde, dass du dringlichst etwas... Ich war zwischenzeitlich, ich bin Psychologin, ich habe Therapie gemacht. Mhm. Ich komme aus der Nummer nicht raus. Mhm. Ich liebe diesen Mann. Gott helfe mir. Ich weiß nicht warum. Mhm. Ich bin bescheuert, aber mhm. Wenn du noch Wenn du noch sagst, dass du diesen Mann liebst, dann schließe ich mich deinen Worten an, die du gerade gesagt hast. Denn offensichtlich hat dieser Mann dich jetzt so zugrunde gerichtet, wenn du früher eine aktive, vitale Frau warst. Ja. Und jetzt gebrochen da sitzt und dir die Birne zusäust. Dann kann man so einen Mann nicht mehr lieben. Dann darf man so einen Mann nicht mehr lieben. Pass mal auf, Jutta. Ich habe, wenn du weißt, das vielleicht immer gute Psychologen hier im Hintergrund. Ja, weiß ich. So, und heute ist die Elke da. Ja. Und du wirst jetzt in aller Ruhe mit Elke beraten, was ihr macht, was du machst. Ja. Was du machen willst. Ich finde, du musst etwas machen, um da rauszukommen. Du bist noch nicht... Ja, ich will dir nochmal... Du sagst immer, weil ich bin schon 46. Du lieber Himmel, das ist doch kein Alter. Das ist doch kein Alter, um sich wirklich gehen zu lassen, um sich aufzugeben. Das ist doch jetzt auch nochmal vielleicht für dich eine Chance für einen Neuanfang, auch wenn die Probleme so groß sind. Alles andere heißt versumpfen. Alles andere heißt in der Gosse liegen, Jutta. Ja, aber Neuanfang mit wem? Ja, das muss man beraten. Und das geht auch. Und das haben andere Leute und andere Frauen auch geschafft. Ja, sorry. Ich hab's ja versucht, aber ich komme aus der Nummer nicht raus. Dann versuchen wir es nochmal. Und ich möchte gerne dir helfen, sofern wir dir überhaupt helfen können, mit ein paar guten Ratschlägen, vielleicht ein paar guten Verbindungen und Telefonnummern und Ansprechpartnern. Okay. Und dafür legst du bitte auf und die Elke ruft dich gleich an. Okay, mach ich. Alles Gute, Jutta. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Gabi ist jetzt hier. Domian. Ist sie. Gabi, 44 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Tatort Straße heißt unsere Sendung heute Nacht. Oh, das ist sehr treffend. Was ist passiert bei dir? Nacht meinen Partner verloren habe. Bitte? Ich habe diese Nacht meinen Partner verloren. Heute Nacht, diese Nacht? 12:30, Kerpen. Was ist da passiert? Ich hatte einen Unfall gehabt und er ist tot. Und sein Mitfahrer liegt in Koma. Das ist quasi vor einer Stunde passiert? Nein, vor... Also, einen Tag vorher? Acht, ja. Leider. Warst du mit dabei? Nein. Was genau? Aber ich hatte in der Nacht so irgendwie so... Ich bin ein paar Mal wach geworden und war sehr unruhig. Mhm. Irgendwie habe ich es geahnt. Also quasi gestern um diese Zeit? Ja. Was ist da genau passiert in Kerpen? Das wissen wir ja nicht. Wir warten noch den Polizeibericht ab und das ist ja gerade das Mysteriöse. Er ist ausgeschlafen, er hatte gegessen, er ist losgefahren. Wo wollte er hin? Er wollte nach Stuttgart arbeiten. Arbeiten, mit einem Kollegen zusammen? Bei DBTL. Mhm. Aber es war ein Kollege im Auto? Ja, er hat jemanden mitgenommen. Ja. Mhm. Wann hast du genau die Nachricht erfahren? Heute Morgen 9:30. Heute Morgen erst 9:30? Ja. Eher war das nicht möglich, weil in Kerpen, da musste erstmal recherchiert werden, wo er eigentlich ist und so weiter. Aber er hat doch Papiere bei sich. Ja, dann hat aber der Vater direkt bei mir angerufen. Der Vater von ihm? Ja. Hm. Ist denn dein Partner sofort am Unfallort verstorben? Das heißt so, ja, ich weiß es nicht. Hm. Das ist ja gerade. Also man hat dann erst die Eltern von ihm benachrichtigt? Ja, natürlich. Und die Eltern, wann haben die denn Nachricht bekommen? Ich habe ja keine Berechtigung. Ja. Ja, gerade das Drama. Wann haben denn die Eltern Nachricht bekommen? Auch erst heute Morgen? Erst so spät, ja. Ach. Das ist ja sonderbar. Ja, das ist sehr sonderbar. Das finde ich auch. Wie lange warst du mit ihm zusammen? 2 Jahre. Hm. Wie alt war er? 35. Hm. Und hatte unheimlich viel Illusionen. Er wollte alles machen. Hm. Er wollte Geld erreichen. Er hätte es auch geschafft, weil er war gut. Er war Informatiker. Hm. Er war sehr gut. Er war wirklich sehr gut. Die auf der Arbeit, die waren hell begeistert von ihm. Die wollten ihn weiter behalten, also bei Debitel. Ja. In Stuttgart, nee, also er war sehr gut. Nun ist es eine ungeheure Katastrophe, wenn man einen geliebten, ist katastrophal, einen Menschen verliert. Aber ich stelle es mir noch besonders schlimm vor, dass du oder ich ihr die... Ich habe nicht das begriffen. Ja. Verstehst du? Ich verstehe das, ja. Ich habe alles erledigt, gemacht, getan, wie ein Roboter. Du sprichst noch ganz gefasst so. Als ob der Schmerz noch gar nicht an dich rangedrungen ist. Vorhin, heute Morgen, wie ich die Nachricht bekam, habe ich nur noch geschrien. Mhm. Ich muss aber gefasst sein, weil noch das und das zu erledigen ist in seiner Richtung, weil er ist verheiratet gewesen. Mhm. Nein, er ist noch verheiratet. Und diese Frau hat sowieso versucht, ihn auszunehmen. Mhm. Bis zum geht nicht mehr. Und das ist zum Oberlandesgericht Köln ist das gegangen. Und da hatten wir sehr gute Erfolge. Und das war ein Tag vorher. Wer ist da bei dir? Ich höre hinten. Meine Tochter, die weint auch. Natürlich, die hat sich an ihn gewöhnt. Und hörte sich gerade an wie die Männerstimme, die so gehustet hat. Da sind hier sind anwesend einige Leute. Ach so. Natürlich. Weißt du, was ich gerade sagen wollte, dass ich das auch so schrecklich finde, dass ihr und du gar nicht wisst, wie das genau passiert ist. Wer Schuld hatte. Noch. Bitte? Bei mir kommt das noch. Bitte? Bei mir kommt das noch. Nein, ich meine, dass ihr gar nicht wisst, wie das passiert ist. Nein, das ist ja das Schlimme. Mhm. Das will ich gerne wissen. Mhm. Ich will mir auch das Auto angucken und ich möchte ihn auch wirklich nochmal sehen. Mhm. Ich bin aus dem Pflegebereich und ich habe da keine Bedenken, also absolut nicht. Wie ist denn dein Verhältnis zu seinen Eltern? Ist das ein sehr gut. Gutes Verhältnis? Das heißt, ja, auch zur Schwester. Die beziehen dich jetzt mit ein in allem, was passiert. Jegliche Hilfe, die ich haben möchte, kann ich von denen haben. Das finde ich sehr gut. Wie lange? Ihr habt ja auch zusammen in einer Wohnung gewohnt. Ja, nein, wie soll man das benennen? Er war ja 5 Tage in Stuttgart und 2 Tage war er nur hier. Mhm. Aber dann war er bei dir? Ja, natürlich, dann war er absolut bei mir. Habt ihr war herzensgut. Das möchte ich wirklich hier über dem Äther schicken. Also noch einen lieberen Menschen wie ihn gibt es gar nicht auf diesen Erden. Mhm. Ich werde nie mehr so einen kennenlernen. Wirklich nie mehr. Und das ist mein Schmerz. Nee. Den kann man gar nicht ausdrücken. Nee, ich habe heute Morgen nur noch geschrien. Das kann nicht sein, weil ich sehe ihn eigentlich Freitag hier wieder reinlaufen. Nee, das verstehe ich nicht. Nee, niemals. Habt ihr über den Tod früher mal gesprochen, Gabi? Hatten wir mal drüber gesprochen und zwar ging das über Jürgen Fliege. Ja. Das ging über die Geschichte, über die Libellen. Libellen werden ja unter Wasser, werden ja geboren, ne? Mhm. Und diese Libellen, die steigen irgendwann unterschiedlich, natürlich altersmäßig, steigen die den Halm hinauf. Mhm. Und dann fangen die an zu zittern und die verbreiten dann eine Angst, ne? Mhm. Und die steigen dann den Halm hinauf und auf einmal breitet sich über denen ein wunderschöner blauer Himmel, ne? Mhm. Aber die Kleinen, die da unten sind, die wissen ja noch nichts von dem wunderschönen blauen Himmel. Mhm. Und die haben ganz dolle Angst. Mhm. Hast du jetzt auch Angst vor den nächsten Tagen auf das, Nein, ich was möchte, auf dich zukommt? Nein, ich möchte den blauen Himmel sehen, mit ihm zusammen. Das heißt, du hast jetzt Gedanken, dass du dich selbst tötest? Nein, möchte ich nicht. Weil ich habe eine Tochter zu versorgen, ich habe da Verantwortung für. Nein. Aber im Prinzip möchte ich mit ihm vereint sein. Ja. Ich glaube, das ist unfassbar und man kann das nicht verstehen, wenn das so frisch alles ist. Den Schmerz, den du hast, den kannst du gar nicht uns begreiflich machen. So schlimm ist es. Er hat sich noch einen Anzug gekauft, damit er bei der nächsten Bewerbung und so weiter, dass er da akkurat erscheint, ja? Mhm. Diesen Anzug habe ich jetzt rübergereicht. Das war für mich die Hölle. Mhm. Was heißt rübergereicht? Wohin? Bei den Eltern natürlich, weil heute war ja schon leider Gottes ein Beerdigungsinstitut da. Das war schon da. Mhm. Nee, das habe ich nicht durchmachen können, ne? Ja. Aber ich möchte ihn nochmal sehen. Liebe Gabi, ich möchte dir mal ein ganz, ganz, ganz, ganz tiefes Mitgefühl aussprechen. Ganz tiefes. Mir hat das gut getan, mit dir zu reden. Möchtest du mit meiner Psychologin noch ein bisschen weiterreden? Ja, bitte. Ja, dann leg mal auf und die Elke ruft dich gleich zu. Ja, weil ich nämlich abdrehe. Ja, ich verstehe das. Ich bin kurz davor abzudrehen. Ja. Ja? Mein tiefes Mitgefühl nochmal. Ja. Wir rufen so schnell wie möglich an, okay? Weil das war eine ganz tolle Liebe. Da hat jeder uns drum beneidet und das war so schön. Mann, das darf nicht sein. Ja, ist okay. Wir rufen dich gleich an, Gabi. Ja, okay. Auf Wiederhören. Ciao. Tschüss. 1:27, wir machen eine kurze Pause. Nur 27 und 45 Sekunden, hier ist Radio 1 live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Wir haben heute Nacht eine Themennacht und das Thema heißt Tatortstraße und ich frage euch, was ist euch auf Straßen, auf der Straße schon alles widerfahren, an schönen Sachen, an schlimmen Sachen, an glücklichen Sachen, an dramatischen Sachen oder was ist euch im Umfeld von Straßen schon passiert, wenn ihr mir darüber erzählen wollt. Dann ruf mich an, Telefonnummer 0800 5678 111 oder faxt mir 0800 5678 110. Nächster Anrufer ist Michael. Michael ist 47 Jahre alt. Hallo, Domian. Hallo Michael, guten Morgen. Guten Morgen. Was hast du zu erzählen zum Thema Tatortstraße? Ja, bis jetzt waren ja doch recht traurige Themen bei dir. Ja. Und ich habe eigentlich was sehr, sehr Schönes erlebt vor Jahren, was ich nicht vergessen werde. Mit Monika. Monika ist eine doch fantastische Frau, beeindruckt mich heute immer noch. Mhm. Und wir sind mit einem VW-Bus auf der Autobahn gefahren und sie war unheimlich lieb und gierig. Das ist auch eine Sache, die sie auszeichnet. Und irgendwie haben wir uns bei dem Fahren immer mehr ausgezogen, bei dem Fahren auf der Autobahn. Und im VW-Bus? Im VW-Bus. Es war eine ganz prickelnde Atmosphäre, war einfach schön. Da können die anderen Leute ja auch nicht so reingucken, ne? Wenn man da ein bisschen hochsetzt. Ne? War dunkel, ja. Und das heißt, nach einer gewissen Zeit saß dann Michael und Monika nackt im VW-Bus. Richtig, genau. Ganz nackt. Ganz nackt. Splitternackt. Ja. Und es war einfach unheimlich prickelnd und Schwierigkeit war da, Parkplatz war nicht da und irgendwann habe ich den Sitz nach hinten geschoben und sie ist dann rübergekrabbelt, auf mich gekrabbelt. Ich konnte dann immer über die Schulter gucken, wo es lang geht. Eigentlich war es leichtsinnig. Also, du bist dann noch weiter gefahren? Ja, sicher, klar. Ich konnte ja nicht anhalten. Wo sollte man parken auf der Autobahn? Der Parkplatz war weit weg. Also, warte mal, du fährst nackt auf der Autobahn. Ja. Wir stellen uns das alle vor. Ja. Dann krabbelt Monika irgendwie auf deinen Sitz. Ja. schiebt die Beine nach hinten raus. Wir können uns genau vorstellen, was dann unterhalb der Gürtellinie passiert ist. Ja, ja. Und du guckst Monika quasi über die Schulter. Genau. Und fährst weiter Auto. Ja. Heftig. Ja, es war schön. Ja, schön. Es war natürlich... Aber auch saugefährlich, ne? Es ist saugefährlich. Mann. Ja, ja. Bei allem Verständnis für Schweinereien, aber... Das ist aber wirklich ein Hammer-Ding. Ja. Die kleinste Kleinigkeit und es hätte was Schlimmes passieren können. Richtig, ja. Wie lange dauerte denn euer Akt auf der Straße? Ich kann es nicht sagen. Es war eine ganze Zeit, weil man konzentriert, man muss sich auf beides konzentrieren. Das ist auch schwierig, aber es war vom Erlebnis her was Besonderes. Auch danach, wir sind dann irgendwann abgefahren und dann auf so einem Parkplatz drauf, wo LKWs fahren, anziehen wieder, Klamotten zusammensuchen. Das haben wir alles draußen gemacht. Es war schweinekalt, aber es war irgendwie witzig. Und ihr hättet doch noch warten können bis zu diesem Parkplatz und es dann... Das ging eben nicht und das war das Besondere. Weil Monika so gierig ist. Vielleicht wir beide auch. Wir beide. Also es kam zum Orgasmus. Ja. Ja. Mhm. Beim Orgasmus ist Mann... Ja, doch, für einige Sekunden etwas von Sinnen. Ja, vielleicht war er nicht so extrem, wie es sonst vielleicht ist, aber es war aber okay. Das heißt, in diesem Moment bist du ja noch unzurechnungsfähiger gewesen oder unfähiger gewesen zu fahren. Das heißt also noch ein erhöhtes Risiko. Mhm. Ja. Das war sehr leichtsinnig, absolut gar keine Frage, aber es war ein tolles Erlebnis. Also sagen wir mal so, das ist jetzt Michael und Monika passiert. Das ist nicht zur Nachahmung empfohlen. Absolut nicht. Weil es wirklich sehr, sehr gefährlich ist. Ja. Und ist es euch dann auch nicht nochmal passiert? Nicht in ähnlicher, in anderer Form, aber in dieser Form nicht nochmal, weil es eben doch immer das Risiko dabei ist. Aber es war was Schönes, was jetzt 6-7 Jahre her ist und es verbindet uns auch nach wie vor. Aber du bist nicht mit Monika mehr zusammen? Halb und halb. Scheint ja eine tolle Frau zu sein, wenn sich das dann doch so lange hinzieht alles. Ja, hält lange vor. Aber da gab es auch noch andere Erlebnisse mit ihr, die dann sich ergeben haben, sei es auf der Straße oder auch im Taxi und weiß der Kuckuck was. Das war das Heftigste, dieses hier. Das war das mit das Heftigste. Es fällt mir noch eine Geschichte ein, aber die ist eigentlich nicht dann mehr Tatortstraße, sondern Tatorthotel. Okay, die bereden wir ein andermal, wenn wir das Thema Tatorthotel haben. Aber das Tatortstraße, es gibt also solche Dinge und die sind eigentlich dann sehr, sehr schön und die verbinden und die Natürlich. Dein Leben lang nicht. Und absolut. Michael, schön, dass du mich angerufen hast. Gerne. Alles Gute, schönen Gruß an Monika. Ne? Ja, gerne. Tschüss. Tatortstraße, Telefonnummer 0800 5678 111. Was ist euch passiert? Schöne Sachen, das haben wir gerade gehört, schrägere Sachen, heikle Sachen oder auch sehr traurige Sachen, wie wir vorhin ja auch schon erfahren haben. Franz, 17 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo? Hallo Franz. Ja. Tat auf Straße, du darfst ja noch nicht Auto fahren. Nee, also es geht eigentlich mehr um die Wohngegend, also die Straße, der Schulweg. Ach so, ja, erzähl. Genau. Ja, also wie gesagt, ich bin 17, bin gerade in eine neue Gegend gezogen, Gießen, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Na klar, kenne ich Gießen. Jo. Na, kenne es gut, aber ich weiß natürlich, dass es Gießen gibt. Bin auch schon mal durchgefahren, glaube ich, doch. Ja. Ja. Ja, die härteste Gegend eigentlich so hingezogen, weil halt auch die Wohnung billig sein musste. Meine Schwester wohne ich da jetzt in der Wohnung. Mit der Schwester oder wie? Ja. Mhm. Ja, und gehe halt in die 11. Klasse, Gymi, auf die Ricarda-Hochschule. Das ist so ein gemischte Schule, Gymnasialzweig, Realzweig, Hauptschule. Ja, und wir werden halt, das heißt, ich werde jetzt seit einem Jahr eigentlich, seit ich hier bin, belästigt auf dem Schulweg von so mehreren Leuten. Mhm. Ja. Wie belästigen die dich? Ja, also da war schon Raub, wenn man das so nennen kann, also Taschengeld mal geklaut oder Bücher einfach abgenommen, weggerannt. Wie viele Leute sind das? Das sind so um die fünf meistens. Fünf Leute? Sechs Leute, ja. Und du gehst immer zu Fuß zu deiner Schule? Ich muss da, ja. Also und das wissen die und... Das wissen die. Du bist da regelmäßig und die lauern dir auf. Ja, es gibt also nur den einen Schulweg und das Problem ist jetzt halt, ging halt schon so weit, dass ich dann nervlich schon nicht mehr ausgehalten habe und ich bin jetzt seit einer Woche daheim geblieben. Echt? Von der Schule aus. Deshalb? Ja, ja. Haben die dich auch schon mal zusammengeschlagen? Das war auch schon öfter, also es ging nicht nur zusammenschlagen, ich war auch schon mal wegen einer Schnittwunde beim Arzt. Mhm. Wie oft ist es schon vorgekommen, dass du belästigt worden bist oder dass es zu Übergriffen kam? Also mit Belästigen fing es eigentlich an, dass ich hierhin, seit ich dahin gezogen bin, hierhin. Mhm. Und es wird halt in den letzten Monaten immer heftiger eigentlich. Also unzählige Male mittlerweile schon. Ja. Mhm. Nicht, dass ich mehr aufzählen könnte. Also es gab kaum einen Tag, wo du unbehelligt zur Schule gegangen bist und wieder zurück. Jo. Mhm. Jetzt bist du nicht mehr. Das ist ja das Schlimmste. Du bist jetzt eine Woche zu Hause aus Angst vor diesen Leuten. Ja. Kennst du die eigentlich? Die gehen bei uns auch auf die Schule, ja. Deswegen haben sie denselben Weg gehabt und also haben wohl noch, also sind, ich ja nicht mehr. Du bist in der 11? Dann ich bin in der 11 und die sind, ja, ich weiß nicht, Hauptreal, keine Ahnung. Achso, die sind jünger als du noch? Die sind jünger, ja. Ja. 2 Jahre jünger. Wieso haben die dich jetzt gerade als Opfer ausgesucht? Ist das jetzt ein Einzelfall oder belästigen die andere Leute auch? Ja, also ein Kumpel von mir, der wohnt auch im selben Haus. Mhm. Der ist jetzt auch seit 3 Tagen auch nicht mehr in die Schule gegangen und es geht halt hauptsächlich hier um unseren Häuserblock rum. Mhm. Haben die eigentlich sowas wie eine Gang? So eine Gang, die da den Laden, beziehungsweise die Gang hier für sich beansprucht. Mhm. Großes Problem, wo man sich. Es ist kompliziert, sich da zur Wehr zu setzen, weil du natürlich immer Angst haben musst um Leib und Leben eigentlich, ne? Ja. Also ich jetzt vom Arzt. Nehme ich jetzt auch schon seit einer Woche seit 2 Wochen eigentlich schon zu Beruhigungstabletten. Ich weiß nicht, ob die stark sind. Passivlurin heißen die. Ja, sagt mir nichts. Ja. Franz, hast du mit irgendjemandem drüber gesprochen? Mit Lehrern zum Beispiel? Ja, ich musste mich ja bei der Schule abmelden und die Lehrer nehmen das irgendwie nicht wirklich ernst. Ach, du hast dich sogar offiziell von der Schule abgemeldet? Was heißt abgemeldet? Ich habe gesagt, ja, ich kann das nicht und ein Lehrer, also unseren Tutor, Klassenlehrer, der hat gemeint, ja, das muss ich entscheiden, ob ich daheim bleibe. Also du hast dich nicht richtig von der Schule abgemeldet, sondern hast nur gesagt, ich kann jetzt mal ein paar Tage nicht. Ich bin fertig, ja. Ich kann das nicht mehr. Und die wissen, warum das so ist? Ja, der Lehrer weiß das. Und der sagt einfach, naja, dann halt. Was ist das denn für ein Lehrer? Ich bin ja älter und könnte mich ja gegen die zur Wehr setzen, ja. Mhm. Also mit dem Lehrer gesprochen und der zuckt nur mit den Schultern. Ja. Finde ich schlimm, finde ich ein Armutszeugnis. Hast du noch mit dem anderen Lehrer darüber geredet oder gar mit dem Direktor? Ja, also Direktor, der hat, an den kommt man eigentlich selten ran. Oder gibt es nicht irgendeinen Lehrer, dem du vertraust, mit dem du darüber reden könntest? Den du besser findest als diesen, von dem du gerade geredet hast? Die sind dann mehr so für Integrierung von Haupt- und Gymnasial, dass da immer alles so sozial abläuft und so, dass wir hauptsächlich zurückstecken sollen und dass wir da so bedroht werden, das kriegen die eigentlich mehr oder weniger nicht mit und das denen sagen, die glauben es uns nicht. Ja, aber du musst es ja zumindest mal ausprobieren, du musst es ja zumindest mal machen. Vielleicht sind da schon ein paar. Hab ich. Hast du? Ja. Und die glauben dir das nicht? Nein. Aber du hast doch wahrscheinlich. Du hast doch wahrscheinlich auch ärztliche Atteste, wenn du schon zusammengeschlagen worden bist, die du vorlegen kannst. Ärztliche Atteste nicht, ne. Hab ich mir nie geben lassen. Gut, das kann man ja auch im Nachhinein machen. Das ist ja in den Unterlagen der Ärzte, von denen du behandelt worden bist. Wie schlimm war denn? Ich war ja da, wegen der Schnittwunde war ich einmal beim Arzt. Ja, okay, das wäre das Einzige gewesen. Alles andere war, da war ich nicht beim Arzt. Da bin ich schnellstmöglich so, dass ich halt gesehen, dass ich nach Hause komme. Also im Klartext, du fühlst dich da völlig alleine gelassen. Ja. Igelst dich im Moment ein und weißt überhaupt nicht, wie es weitergehen soll. Ja, ich bin jetzt im Moment eigentlich, hänge ich nur in meiner Wohnung rum, mit meinem Kumpel hier. Mhm. Der ist jetzt auch im Moment da. Mhm. Ich weiß nicht, ob der noch was sagen will zu dem Thema. Mhm. Lass mal. Es geht ja nun nicht so weiter. Oder wie denkst du dir das? Du kannst ja nicht jetzt die nächsten Monate in deiner Wohnung bleiben. Betrifft deinen Kumpel das denn auch? Ja, natürlich. Das ist dieser Schulweg und die kennen uns beide. Und deswegen dachte ich, dass vielleicht er noch was... So, ja, okay. Dann gib ihn mir mal eben. Ja. Was? Ja, ich gebe ihn dir. Mhm. Ja, hallo Domian. Hallo, wie heißt du denn? Ich bin der Thomas. Thomas. Du hast das gerade mitgehört, was wir gesprochen haben, Thomas? Ja, ich hab's mitgehört. Nee, ich hab also deine Stimme nicht gehört, ich hab das gehört. Ja gut, aber das, was Franz alles erzählt hat. Und du kannst dem nur beipflichten, es stimmt so, wie Franz es erzählt hat. Ja, stimmt. Und du bist auch auf der Schule? Ja. Und ich habe Franz gerade so ein bisschen gelöchert, wie viele Lehrer das wissen. Und da hat er gesagt, also einer, der hat das irgendwie so weggewischt und die anderen glauben euch das nicht. Ist es wirklich so? Ja, die nehmen uns überhaupt nicht ernst. Die tun so, wir sind halt älter und das legt sich schon wieder, heißt dann. Gibt es denn keinen Lehrer eures Vertrauens, wo du noch Hoffnung hast, wo du sagst, mit dem müsste ich reden oder müssten wir reden, um auf den Missstand aufmerksam zu machen? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Lehrer auch keine Lust haben, sich um die Schüler so zu kümmern. Mhm. Aber es ist ja nur wirklich ein großes Problem und auch du hast richtig Angst, auf die Straße zu gehen. Ja, du warst ja bei uns in der, die Lauer in einem Auto, bei uns in der Wohngegend. Mhm. Bist du auch schon zusammengeschlagen worden? Mehrmals. Und wie schwer warst du verletzt? Also sie haben mir schon mal einen Arm gebrochen. Den Arm gebrochen sogar? Ja. Hast du nicht Anzeige erstattet? Ich habe mir nur gedacht, naja, wenn ich als Anzeige erstatte, das bringt sowieso nichts. Und wenn die Polizei, wenn die vielleicht mit der Polizei zu kriegen, dass die noch schlimme Rache dann üben können. Mhm. Aber ich habe gerade zu dem Franz schon gesagt, Thomas, irgendwas muss ja jetzt passieren. Mir geht es nicht so richtig in den Kopf, dass die Lehrer, dass da keine vernünftigen Lehrer sind, mit denen man reden kann. Ich schlage jetzt Folgendes vor, dass ihr doch nochmal gleich miteinander redet und überlegt, ob ihr vielleicht doch nicht den einen oder anderen Lehrer nochmal massiv ansprecht. Ja. Dann hat Franz vorhin erzählt, dass ja noch andere Leute auch betroffen sind, außer ihr beiden. Ne? Da sind ja, klar, bei uns in der Stufe mehrere Leute sind auch betroffen. So, da wäre schon mal wichtig, dass ihr mit denen Kontakt aufnehmt. Je mehr ihr seid, desto besser. Ja. Ne? Und dass ihr zum Beispiel gemeinsam dann zu einem Lehrer geht oder vielleicht sogar einen Termin bei dem Direktor bekommt. Ja, ich habe aber das Gefühl, dass die überhaupt keine Lust haben, sich mit unseren Themen zu befassen. Dann müssen die sich damit befassen. Das ist ja nun ein ernstzunehmendes Thema. Wenn zwei Schüler sich eine Woche schon mal beurlauben lassen, mehr oder weniger, weil sie Angst haben, auf die Straße zu gehen, dann müssen die gezwungen werden, dass sie sich damit befassen. Parallel dazu würde ich dann aber auch überlegen, mit der Polizei mal zu reden in Gießen. So, und wenn die Polizei schon eingeschaltet ist, dann werden die Herren, Damen und Herren aus der Schule vielleicht auch mal die Ohren spitzen und sehen, dass das ein ernstzunehmendes Problem ist. Aber tut euch zusammen. Je mehr ihr seid, desto mehr Macht habt ihr gegenüber der Schule, gegenüber den Leuten, die euch angreifen, und je ernster wird die Polizei euch auch nehmen. Ja. Das kannst du ja dem Franz. Ich bin ziemlich verzweifelt im Moment. Ich verstehe schon. Aber ich sag dir jetzt nur so mal ein paar Ideen, weil ihr könnt ja nicht da in der Wohnung drin bleiben jetzt die nächsten Tage und Wochen und Monate. Ja. Jetzt sag dem Franz das gleich auch mal, was ich jetzt vorgeschlagen habe. Darüber hinaus schlage ich vor, dass wir euch auch gleich nochmal anrufen und auch nochmal in aller Stille, das heißt nicht in aller Öffentlichkeit, euch nochmal ein paar Tipps geben. Okay? Ja. Ja. Also bleibt mal am Telefon, wir rufen gleich nochmal an. Alles klar. Bis dann, tschüss. Wenn ich im Stall bin. Tschüss. Thorsten, 23 Jahre alt, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Thorsten, um was geht's? Ja, also Tatortstraße fällt mir dazu ein, ich habe fast 2 Jahre auf der Straße gelebt, kann man sagen. Mhm. Also nicht direkt, so mit den Leuten verkehrt. Und geschlafen habe ich eigentlich nur 1 oder 2 Wochen auf der Straße. Mhm. Also ich hatte damals ein ziemlich großes Drogenproblem. Wie alt warst du da? 16, 17. Mhm. War ungefähr 5 Jahre drogenabhängig, also das volle Programm. Mhm. Und hab dann halt mit Leuten verkehrt, also es war eine ziemlich große Gruppe, war eigentlich gespalten, also die Leute, die auf der Straße rumhingen. Mhm. Es war der eine Teil mehr so Punks. Mhm. Und bei den Leuten, bei denen ich rumhing, das waren halt hauptsächlich Drogenabhängige und so aus der Techno-Szene halt, ne? Mhm. Ja, und da war halt angesagt, wer Raucher war oder halt allgemein Essen, Trinken, ja, war halt meistens kein Geld da. Da hieß es dann halt, wer rauchen wollte, schnorren, Kippen von der Straße aufheben oder sozusagen Kippen stechen, die Kippen auspulen und mit Paper zusammendrehen oder so. Mhm. Und naja, manche haben da halt die Idee gehabt, so eine alte Oma abzurippen oder so, aber das war halt dann nicht mein Fall. Das heißt also, alte Oma abzurippen, heißt ja auch. Handtasche klauen und so. So was, ja. Mhm. Und da habe ich mich halt mit ein paar anderen Kumpels zusammengetan und wir sind dann halt, es war auch nicht so gut, aber wir sind dann halt zu den Strichern und haben die abgerippt, dass wir halt auch ein bisschen Kohle hatten. Ne? Mhm. Das war zwar nicht so gut, aber. Das ging, was hast du gerade gesagt, wie viele Jahre ging das? Knapp 2 Jahre. 2 Jahre. Mhm. Also ein hartes Leben, wenn man als junger Mensch. So etwas mitmachen muss, ne? Wenn du gerade 16, 17 warst. Aber wie bitte? Wie bist du wieder rausgekommen? rausgekommen bin ich eigentlich, also ich habe mir dann zum Schluss einen ziemlich großen Kick gegeben. Also ich habe mir 12 Trips eingefahren, LSD-Trips, wegen einer Ex-Freundin, wegen der ich mich umbringen wollte. Und 12 auf einmal? Ja. Mhm. War also Überdosis natürlich und dann bin ich halt ins Krankenhaus gekommen. Nervenheilanstalt, sagen wir mal, Drogenentzug. Die haben erstmal eine Valium verpasst, dass ich 2 Tage durchgeschlafen habe. Mhm. Als ich zu mir kam, so nach 2-3 Wochen, habe ich immer noch den Gedanken vom Tod im Kopf gehabt und habe dann den Plänen gesagt, ich gehe in den Wald joggen. Mhm. Habe dann irgendeinen Giftpilz gefressen, Entschuldigung, den Ausdruck jetzt gegessen halt. Ja. Und bin dann umgeflogen, die Pflege haben mich gefunden. Ich bin in 3 Wochen war ich im Koma. Mhm. Und als ich dann zu mir kam, also es fing eigentlich an erst die letzten paar Jahre jetzt, dass ich mal Gedanken gemacht habe. Das heißt, ich wusste eigentlich schon erstmal, was ich am Leben habe, weil ich war kurz vorm Tod gestanden und da war mir erstmal klar, was man am Leben hat überhaupt. Ne? Mhm. Ja. Also war das so ein quasi so ein Negativschock? Ja. Wie ging es denn dann weiter danach, wenn man 2 Jahre auf der Straße gelebt hat? Kann man ja auch nicht von heute auf morgen plötzlich sesshaft werden und ich stell es mir sehr schwer vor, deine Wohnung zu finden zum Beispiel. Ja, also ich habe zum Glück hat meine Mutter mir die ganze Zeit, in dieser Zeit, in der sie im Krankenhaus war, beigestanden, war also von morgens bis abends bei mir, mein Vater auch, hat mir verziehen, obwohl ich ihr viel angetan habe und dafür bin ich ja auch dankbar, will ich ja auch jetzt mal bitte ganz recht von ganzem Herzen danken. Das heißt, die haben dir dann auch wieder auf die Beine geholfen, ne? Ja, geholfen, also mal groß gesagt, meine ganze Familie kann man sagen. Ja. Was hast du denn danach gemacht? Also bist du dann nach Hause gekommen und da konntest du dann zu Hause wieder wohnen oder also, wie? Wir haben das schon damals, als ich Therapie noch gemacht hatte, haben wir das schon besprochen. Meine Mutter hat gesagt, sie nimmt mich jederzeit wieder auf. Mhm. Meine Eltern waren damals schon getrennt und ich bin dann meiner Mutter von dieser Gegend, wo wir gewohnt haben, weggezogen. Mhm. Also von Baden-Württemberg in die Pfalz. Wenn das Verhältnis so gut war mit der Mutter, warum bist du dann vorher eigentlich abgehauen von zu Hause? Ja, vorher war es nicht so arg gut, weil ich meine Mutter dafür gehasst habe, dass sie sich von meinem Vater getrennt hat. Ach, ich verstehe. Danach durftest du wieder zur Mutter zurück. Ja, und dann hat sie auch wieder neu geheiratet dann. Mhm. Das war eigentlich auch der erste Mann, den ich nach meinem Vater akzeptiert hatte als Stiefvater. Mhm. Der mir auch sehr geholfen hat. Und dann hatte ich das Glück, meine derzeitige Frau kennenzulernen. Mhm. Weil, also man kann sagen, nach der Therapie hatte ich noch wenig, aber auch noch mit Drogen zu tun. Also das heißt Haschisch rauchen oder Gras rauchen. Mhm. Ne? Und ich danke mal Gott, dass ich meine Frau kennenlernte, weil sie hat mich zu der Entscheidung gestellt, entweder ich oder die Drogen, also sie oder die Drogen. Und dafür bin ich ja auch heute dankbar. Klare Entscheidung, du hast dich für die Frau entschieden. Ja. Was machst denn du vom Beruf heutzutage? Also momentan bin ich arbeitslos, aber normal bin ich im Sicherheitsdienst tätig. Sag mal, Thorsten, wenn du zurückdenkst an diese 2 Jahre Leben auf der Straße, was war für dich das Schlimmste? Das Schlimmste war eigentlich, mit anzusehen, wie die Leute, mit denen ich verkehrt habe, verkommen und einige auch davon jetzt tot sind. Ne? Ist es für dich ganz klar und ganz sicher, vor allen Dingen auch nach den gemachten Erfahrungen, dass du da nie wieder landen wirst? Eigentlich schon, ja. Also ich würde es nie mehr gern durchmachen, diese Zeit. Ich glaube auch, dass du da wahrscheinlich sehr viel gelernt hast. Und vor allen Dingen jetzt, wenn du eine gute Beziehung hast, dass du auch ganz stabilisiert bist, dass du gar nicht mehr in die Gefahr kommst. Natürlich, aber ich wollte noch eins sagen, was sehr wichtig ist. Also ich bin froh, lieber so eine Zeit durchgemacht zu haben, wie als stinkreiches Kind geboren zu werden, ganz ehrlich. Ja, weil du ganz, ich glaube, dahinter steckt, dass du ganz, ganz existenzielle Erfahrungen gemacht hast. Die dir auch eine gewisse, ich sag's jetzt mal ein bisschen pathetisch, eine gewisse Weisheit geben, die jemand, der immer nur im Glück lebt und wie die Male im Speck, das gar nicht so ermessen kann, was du da durchgemacht hast. Mhm. Und dadurch man das Leben auch wertschätzt, viel mehr wertschätzt vielleicht, als wenn man das nicht gemacht hat, eine solche Erfahrung. Domian, schenk mir bitte mal kurz noch eine halbe Minute, weil ich möchte bitte noch kurz was sagen. Bitte. Ich danke recht herzlich erstmal dir, deinem ganzen Team, weil das Gespräch hat mir sehr gut getan und ich hoffe, es hat auch sehr viele anderen weitergeholfen. Mhm. Und zum Zweiten, ich will recht herzlich meiner ganzen Familie, an erster Stelle meiner Frau, danken, dass sie mir das schönste Geschenk mit meiner Tochter, mit unserem Kind gemacht hat. Mhm. Und ich freue mich, dass ich so eine schöne, liebe Frau und allgemein Familie jetzt habe und ich bin richtig stolz auf meine Frau und auf mein Kind. Ich freue mich, dass es dir und dass es euch so gut geht. Auf dass es so bleibt, alles Gute, Thorsten. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Sigrid, 52 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Sigrid. Tomian, ich freue mich, mit dir sprechen zu dürfen. Dankeschön, ich freue mich auch, dass du da bist. Und ich freue mich auch, dass ich vielleicht jetzt zu alledem traurig eine bisschen eine heitere Geschichte erzählen kann. Erzähl, zum Tatortstraße. Ja, ich habe auf der Straße, das heißt genau auf der Autobahn, vor ein paar Jahren ein Schwein überfahren. Das wäre mir nicht so schön. Ja. Das arme Schwein. Das ist aber gut ausgegangen, aber... war natürlich dann im Nachhinein eine also die immer angehängt ist. Das arme Schweinchen war tot? Das war dann tot. War das ein Wildschwein oder ein Hausschwein? Nein, eben kein Wildschwein. Das war ja das Kuriose auch. Ja, auf der Autobahn? Auf der Autobahn. Ein großes Schwein oder ein kleines? Ja, vielleicht so ein halbwüchsiges mehr. Ja. Wenn es ein ganz großes gewesen wäre, wäre es vielleicht noch schlimmer ausgegangen. Und das war ausgebüxt? Das war ausgebüxt, was ich nicht wusste. Ja. Ich bin abends gefahren, war ein bisschen neblig und habe nur im Scheinwerferlicht plötzlich von der Mitte rüber einen hellen Huscher gesehen, lief mir was rein. Ich dachte sofort an einen Hund oder sowas. Ne? Und dann habe ich aber ich bin in Schleudern gekommen, habe dann anhalten können, ist hinter mir ein Bus gefahren. Was für eine Geschwindigkeit hattest du so ungefähr? Ich hatte zum Glück keine hohe Geschwindigkeit, weil ich Kartoffeln im Auto gehabt, ach so. Mindestens 2 Zentner. Die habe ich geholt für verschiedene Bekannte mit von einem Bauern. Ja, naja, aber so 80 wirst du auch gefahren sein, ne? Bitte? Ich sag so 80 wirst du auch gefahren sein. Ja, so vielleicht 80, ja. Aber schneller nicht. Ja. Hinter mir kam ein Bus und der hat gehalten und die beiden, also er mit seinem Begleiter, die sind gleich hergerannt dann zu mir und haben dann gesagt, sag ich, mein Gott, was war das jetzt? Ich war ein bisschen, ne, bin benommen. Und dann sagen die, sie haben gerade eine Sau überfahren. Und also ich konnte es erst gar nicht fassen, aber es war tatsächlich so. Die haben dann das eine Blech gerade gebogen. Der eine hat sich dann so halb unter mein Auto gelegt mit der Taschenlampe, hat geguckt, ob da noch größere Schäden sind, ob ich überhaupt weiterfahren kann. Und ich war kurz vor meiner Ausfahrt und habe gesagt, okay, das geht. Ich habe mich schon jetzt wieder verrappelt. Sag mal ein paar Worte zu der armen Sau. Ja, die lag da. Natürlich, jetzt hat der Begleiter von dem Busfahrer, der hat gesagt, der hat sie rüber auf den Rand gelegt, ne, auf die Seite. Und der hat wohl da auch schon gesagt, die wäre tot. Und ich habe gesagt, okay, ich fahre jetzt runter und fahre quasi zur nächsten Polizeistelle und melde das. Ja. Denn ich wusste eigentlich ja überhaupt nicht, was da jetzt passiert ist, warum die Sau da überhaupt auf der Autobahn war. Ich dachte halt, die ist von irgendeinem Bauern aus dem Stall ausgebüxt oder so. Bin dann zur Polizei, habe das gemeldet. Die riefen dann bei der zuständigen Autobahnpolizeistelle an. Und da kam dann langsam raus, was da passiert ist. Es war also auf der Gegenfahrbahn ein Unfall, den ich nicht gesehen hatte. Ah. Da ist also ein Lastwagen, also ein Viehtransporter auf einen Lastwagen aufgefahren. Ja. Die anderen Schweine, die da raus sind, die sind zum Glück alle auf ihre Seite, runter in die Felder. Und die eine, die war halt wahrscheinlich so geschockt, die ist rübergerannt und mir voll ins Auto. Ja, dann, ne? Ja. Naja gut, ich habe dann, die Polizei hat dann den Unfall aufgenommen, mein Auto angeguckt, die haben dann die Borsten büschelweise wegschaben müssen und die haben natürlich dann alles lachen angefangen. Jeder hat den Kopf reingesteckt, was, eine Sau? Haben erst gedacht, eine Wildsau, ne? Sag ich, nee, nicht Wildschaden, ist eine richtige Sau gewesen. Also, so ganz lustig ist es ja nicht. Nee. Ist denn gewährleistet oder ist denn rausbekommen, habt ihr rausgekriegt, ob das arme Tier wirklich dann auch sofort tot war? Ich habe dann mit der Autobahn, die Beamten sagten dann, diese Polizeistelle, wo ich war, die sind schon draußen auf der Unfallstelle und haben dann alles aufgenommen und ich musste mich dann mit denen in Verbindung setzen. Ich habe dann gesagt, okay, ich kann heimfahren. Die haben mir die Nummer gegeben von der Autobahnpolizei. Da habe ich dann eine Stunde später anrufen sollen und habe dann erfahren, was los war. War also folgendes, also dieser Transporter ist auf einen anderen LKW aufgefahren. Aber meine Frage war, ob ihr wisst, ob die Sau gleich tot war. Ja, ich fragte dann den Polizisten, war denn das Schwein wirklich tot? Wenn das jetzt da irgendwo liegt und platzig? Haben gesagt, nein, wir haben da natürlich gleich nachgeschaut. Und dann sagte der Polizist dann so, ja, das hat noch einmal mit dem Schwänzler gewackelt und dann war es aus. Also, hat natürlich Spaß gemacht. Es hätte natürlich auch alles noch schlimmer ausgehen können. Ja, ne? Also viel schlimmer, ne? Ich bin ganz schön in Schleudern gekommen und habe sehr großes Glück gehabt. Und wenn hinter dir ein Bus kam und nehmen wir mal an, die noch mehr Schweine wären auf die Straße gelaufen, wäre es natürlich vielleicht zu einer Katastrophe gekommen. So, ne? Es war natürlich insofern sehr gefährlich auch, aber im Nachhinein war ich dann natürlich auf meiner Arbeitsstelle überall der Schweinekiller. Da haben mich natürlich alle ausgelacht. Gutes Stichwort. Die Schweinekillerin Siegfried war bei mir in der Sendung. Ich danke für den Anruf. Alles Gute. Tschüss. Alles Gute. Tschüss. Daniel, 26 Jahre, guten Morgen. Ja, genau, hallo. Hallo Daniel. So, ja, so lustig fand ich die Geschichte mit der armen Sau auch gar nicht. Nee, ich auch nicht. Die Arme. Egal, mein Thema ist auch Tatter Straße. Ich hatte nämlich am Sonntag einen Unfall mit dem Fahrrad. Mhm. Und zwar hatte ich mit meiner Freundin eine längere Tour unternommen und dann waren wir auch schon fast da. Da waren wir in Dortmund angekommen, weil wir wollten zu ihr nach Hause, wir wohnen etwas mehr in der Stadt. Mhm. Durch so eine engere Straße war ich mal gefahren, ging auch leicht bergab, war ein bisschen nass, war gar nicht mal so langsam. Und dann kam ein Auto auf einmal aus der Seitenstraße raus, auf so einer Einfahrt in die Straße. Mhm. Meine Freundin bremst, ich auch. Und dummerweise war meine Bremse nass und ich habe überhaupt nicht gebremst. Und dann habe ich mich so gar nicht auf das Auto konzentrieren können, weil das hat uns dann mittlerweile auch schon gesehen, ist langsamer geworden. Mhm. Nur ich habe so stark in dieser Bremse gezogen, weil die nass war, es hat so geschmiert. Mhm. Und irgendwann war dann alles trocken von der Reibe. Voller Bremse hat voll gezogen, voller Rad blockiert und ich bin einmal über den Lenker geflogen. Mhm. Auf dem Kopf gelandet, auf dem Rücken drauf gelandet, genau auf dem Bordstein und dachte, jetzt ist auch so ungefähr, ne, weil ich lag dann halt mit dem Rücken genau auf dieser Bordsteinkante. Wo war das Auto in dem Moment? Das hat er auch angehalten. Das war ungefähr direkt neben mir. Mhm. Ich hatte so 4 Meter über den Lenker schätze ich mal. Ja, also du bist nicht aufs Auto geknallt, sondern auf den Bordstein. Nee, genau, das war ja das Dumme an der Sache. Das hat uns gesehen. Mhm. Nur ich war in dem Moment so auf diese Bremserei konzentriert, dass ich das gar nicht so mitgekriegt hatte, dass ich schon längst angehalten hatte. Achso, wir wären einfach locker dran vorbeigefahren. Achso. Mhm. Das war besonders ärgerlich eigentlich. Ja. Naja, und dann lag ich da, das dachte ich so, nein, das kann nicht sein, ne? So, wie lange ich auf dieser Bordsteinkante. Ich bin ein bisschen beruhigt. Es war am Sonntag und du redest heute wieder relativ fidel. Ja. So ganz schwer verletzt kannst du nicht gewesen sein. Nee, also ich hab dann nach langem Hin und Her, da wollte ich zuerst nicht ins Krankenhaus, da war er dann doch da, weil da ging es irgendwie, dann ging es wieder nicht. Auf jeden Fall, so summa summarum, habe ich mir den dritten Lendenwirbel so ein bisschen angebrochen, sozusagen. Und da habe ich jetzt auch noch ein paar Wochen was von, aber es ist jetzt nichts Bleibendes gewesen irgendwie. Also keine durchgehende Fraktur oder irgendwas. Das ist nur, dass der eine Lendenwirbel halt was abgesplittert ist und da kann ich mich halt kaum bewegen, das ist das Problem. Aber sonst geht es mir wieder ganz gut eigentlich. Aber sowas hinterlässt schon einen Schock, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Hast du zum ersten Mal so beim Fahrradfahren sowas doch eher krasseres erlebt? In letzter Zeit. Also sonst, als ich so kleiner war, eigentlich so mit 7, 8 Jahren, da legt man sich ja andauernd hin. Naja, gut, ja. Ja, aber jetzt so in letzter Zeit gar nicht mehr. Und vor allem, weil ich halt im Rücken genau auf diese Kante gefallen bin. Ne? Da dachte ich so, nein. Also, es hätte viel schlimmer kommen können, ne? Schlimmer. Ja. Und was ich hier auch nochmal sagen müsste, ich bin auch auf dem Helm, auf dem Kopf gelandet und ich hatte einen Helm auf. Mhm. Und das ist für mich also auch ein Zeichen, ich gehe nie wieder ohne Helm aufs Fahrrad. Mhm. Oh, ich muss ja. Also bei ganz kurzen Strecken auch mal weggelassen. Ich muss ja sagen, ich fahre auch immer ohne Helm. Also von dir aus, nach dem, was dir passiert ist, klarer Ratschlag, Leute, zieht beim Fahrradfahren Helm auf. Aber auf jeden Fall, ja. Gut, dass es nicht so schlimm ausgegangen ist. Danke für den Anruf. Ja, bitte. Tschüss. Tschüss. Daniel, tschüss, Daniel. Sabine ist... Ja, 31. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Sabine. Und zwar wollte ich jetzt wirklich eine kleine nette Geschichte erzählen, weil die mit den Schweinen und so war ja dann wirklich nicht so nett. Nee. Und zwar habe ich in Berlin, bin ich im riesen Kreisverkehr reingefahren und in der Mitte ist ein riesen Brunnen. Und da habe ich dann auf der ganz linken Spur eine Mama-Ente gesehen mit mindestens 6 oder 7 Babyenten. Oh, wie süß. Ja. Und die hatte vor... natürlich auf die andere Seite zu kommen. Ja. Und das waren mindestens 5 oder 6 Spuren und dann habe ich bloß so, ah, Hilfe, die Entenbabys. Mhm. Und bin mit meinem Auto, so ein kleiner Opel Corsa, quer zur Fahrbahn eigentlich. Hui. Hab die Enten geschützt auf die andere Seite rüber. Aha. Das hat dann auch funktioniert. Also du hast quasi die blockiert, dass die anderen nicht vorbei, dass die anderen Autos nicht fahren konnten. Ja, genau. Und da habe ich dann auch selber im Nachhinein noch drüber gestaunt. Normalerweise, wenn man im Kreisverkehr irgendwie ein bisschen blöd abbiegt oder falsch blinkt, dann hupen die gleich und dann gibt es da mal gleich Terror. Aber irgendwie, da hat nicht ein einziger gehupt. So sind die Berliner. Tierlieb, freundlich, zuvorkommend. Naja, die haben wahrscheinlich alle applaudiert, dass du so geistesgegenwärtig den Verkehr angehalten hast, damit Mama Ente mit den Kindern rübergehen kann. Ja, aber wir haben dann im Nachhinein haben wir auch dann noch überlegt, die kommt ja nun von dem Wasser und ist mit den Enten irgendwo hin, mit den Babys. Ja. Und dann haben wir überlegt, die will ja bestimmt irgendwann nochmal zurück zum Wasser. Bestimmt. Ja, genau. Und dann sind wir nach Hause gefahren und wussten nicht, was wir jetzt machen. Mein Freund hat gesagt, ruf die Polizei. Und ich so, nein, ich ruf nicht die Polizei an. Dann sagen die, die hat einen Vogel, jetzt hier die 110-Nummer irgendwie zu blockieren. Ja. Und beim Tierschutz habe ich keinen gekriegt und dann war ich doch so mutig und habe bei der Polizei angerufen und meinte dann so, Entschuldigung, und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt richtig bin. Aha. Und da meinte er so, na was dann? Ich so, naja, es geht um eine Entenfamilie. Und dann meinte er, oh ja, das ist ja wirklich dramatisch. Aber er hat mir dann auch wirklich versprochen und hat auch sofort jemanden hingeschickt, um nach der Entenfamilie zu suchen. Sensationell. Weißt du, wie es ausgegangen ist? Nein, leider nicht. Aber immerhin, die Polizei hat sich in Berlin auch noch drum gekümmert. Ja, haben sie wirklich. Die Was Menschen wollen wir mehr? Eine ganz tolle Geschichte am Ende unserer Sendung. Okay. Ich danke für deinen Anruf. Tschüss, Sabine. Ja, ich wünsche dir schönen Feierabend. Danke, tschüss. Okay, tschüssi. In der Technik, Michael Jansen. Morgen sind wir nicht im Fernsehen, sondern im Radio bei 1 Live, 1 Uhr. Übermorgen wieder im Fernsehen. Mach's gut, schöne Nacht, ciao.